Ich war erste Klasse, bin abgeschlossen in Bulgarien, dann sind wir Anfang zweite Klasse, sind wir nach Железногорск gefahren. Das war ruckzuck und das war mein erster Umzug in meinem Leben. Und da hat es angefangen, alles mit erster Umzug. Ich kann mich gut erinnern, dass meine Eltern haben mich angemeldet an eine Schule da, die nicht weit von unserer Wohnung war. Und nächsten Tag müsste ich alleine zur Schule, weil meine Eltern müssten arbeiten. Ohne Sprachkenntnisse. Ich habe zugehört, zugeguckt und irgendwie inert die Sprache gelernt. Und 1989, die Leute mit türkischer Wurzel oder osmanischer Wurzel müssten das Land verlassen. Das war zwangsweise, ja, wir müssten uns retten. Jede Familie dürfte einen Quadratmeter Platz in einem LKW haben, um eigene Sachen zu packen und müsste Land verlassen. Und dann sind wir zwangsweise von Russland nach Bulgarien, damit wir uns packen quasi und Zwangsbulgarisierung. Das ist auch vor dieser. Oh, ich habe vergessen, dir zu erzählen, dass wir. Wann war das? 1984 oder 85 war das, dass ich meinen Namen wechseln müsste. Alle, die türkische Wurzel hatten oder osmanische Wurzel, die irgendwelche türkischen Namen hatten, müssten, nochmal betone ich, müssten die Namen wechseln, sogar die Gestorbenen. Das war 84 oder 85. Ich weiß, wie meine Lehrerin, Klassenlehrerin mit einer anderen Lehrerin geflüstert hat, dass ich quasi Beurlaubung bekomme, weil unsere Regierung hat entschieden, dass wir quasi unseren Namen wechseln und hat gesagt, dass ich zurück mit einem Namen, neuen Namen kommen werde. Und das soll sich quasi nicht großschaukeln in der Klasse, hat die Lehrerin gesagt. Und haben sich entschieden, mich sowieso mit einem quasi russischen Namen zu nennen, damit ich das nicht quasi erlebe, diese Wechselung, damit die Kinder mich nicht fragen. Und ich habe ihn da auch Rina genannt. Und Grabsteine, mein Opa hat erzählt, bitterweine, dass er müsste den Namen von seinen gestorbenen Eltern im ja, Friedhof auch mit Farbe enden. Ja. Es gibt ein Sprichwort, eine Sprache, ein Mensch. Je mehr Sprachen kann man, desto mehr Menschen bist du. Bis zu 1989, ich kannte kein Türkisch, obwohl ich quasi türkischstammig war, ich konnte die Sprache nicht. Und dazu, ich habe erwähnt, dass wir 1984 oder 1985 müssten zwangsweise unsere Namen wechseln. Parallel mit dem wurde verboten, auch die Sprache zu sprechen. Das war, ja, wenn wir diese Sprache draußen in offener Gesellschaft gesprochen hatten, dann müssten wir Strafe bezahlen und das zweite Mal müssten wir ins Knast. Meine Großeltern haben mit uns laut nur zu Hause gesprochen, flüstern, damit auch Nachbarn nicht hören, dass wir auf Türkisch uns unterhalten, weil die konnten nicht andere Sprache. Und meine Oma von Papas Seite, die kannte ein paar bulgarische Wörter, paar Wörter. Ne? Sie ist das ganze Leben in Bulgarien groß gewachsen, aber kannte ein paar Wörter, weil damals nach Osmanischem Reich ein Teil von Bulgarien ist unter rumänischer Regierung geblieben. Und lesen und schreiben hat sie erlernt in rumänischer Sprache. Und meine Oma konnte rumänisch, aber nicht bulgarisch. Nach diesem Verbot